Werde ich so machen. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Könntest du vielleicht auch ein Autogramm bekommen, Daniel? Wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute von uns. Ich wünsche euch einen schönen, eine gute Nacht. Morgen wieder freie Themen nach 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.